In England sind die Menschen auf die Straße gegangen. Über ihre Gründe und ihre Mittel kann man sich streiten. Dass die Krawalle der letzten Tage aber Zeichen für offenbar gravierende soziale Missstände sind, steht wohl außer Diskussion. Um das Problem in den Griff zu kriegen, greift Premierminister Cameron auch zu Mitteln, die man ruhig seltsam finden kann. Zum Beispiel wird zurzeit die Idee diskutiert, Internetdienste wie Facebook oder Twitter zu blockieren, um die Kommunikation unter Randalierern zu erschweren. Mercedes Bunz lebt als Medienjournalistin in London und erklärt uns jetzt, was da genau in Großbritannien debattiert wird. Hallo Mercedes. Hallo. Ja, es ist vollkommen richtig. Also der Fall hätte auch meiner Meinung nach vom gestürzten ägyptischen Präsidenten Mubarak stammen können. Aber es ist wirklich wahr, also Premierminister Cameron lancierte noch kurz vor dem Wochenende die Idee, dass man in Zukunft doch einfach die Kommunikation zwischen den Aufständischen unterbrechen könnte. Dann würde es auch keinen Aufstand geben. Und diese Maßnahme, also soziale Medien quasi runterzufahren, die überprüfe man augenblicklich zusammen mit der Polizei, dem Geheimdienst und der Industrie. Wenn jemand also einen kriminellen Akt der Gewalt plant oder für Unruhe in der Gesellschaft sorgt, dann könnte man doch diese Leute gezielt vom Kommunizieren über Webseiten wie Twitter oder Facebook abhalten. Die konservative Abgeordnete Louise Mensch, die ja auch selber viel twittert hier, die ging dann sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagte, man soll doch Twitter oder Facebook gleich für ganz England für ein oder zwei Stunden aus dem Netz nehmen. Denn soziale Netzwerke, die helfen dabei, falsche Gerüchte in die Welt zu setzen. Und das verschwendet doch die tollen englischen Polizeiressourcen. Man würde ja bei Unruhe oder Demonstrationen, so war ihre Argumentation tatsächlich, doch auch die Straße sperren oder die Bahn umleiten. Es sei doch kein Weltuntergang, dasselbe mit den sozialen Netzwerken zu tun. Also diese Bereitwilligkeit, das Recht auf freie Meinungsäußerung für alle wegen ein paar weniger Idioten so mir nichts, dir nichts einzuschränken, zeigt, wie hilflos die Politiker hier angesichts der Vorkommnisse sind. Und wie so oft sind die Medien eben die Schuldigen. Ja, tatsächlich, das Ganze klingt ein bisschen so, als ob man einen Aspirin schluckt gegen Kopfschmerzen, die in Wirklichkeit von einem Gehirntumor kommen. Wie wird denn diese Idee in Großbritannien aufgenommen? Ich finde es ja immer wieder spannend, wie pragmatisch mit sozialen Medien umgegangen wird. Und ausgerechnet die Polizei von Manchester war einer der Unruheorte, hat dann gesagt, sie sei hier ganz anderer Meinung. Das aktive Arbeiten mit sozialen Medien gehört hier in Großbritannien zur Arbeit der Polizei und ist ganz normal Teil der Routine. Also aktiv heißt, man beobachtet die sozialen Medien nicht nur, sondern nutzt sie auch selber pragmatisch. Man versucht beispielsweise gerade durch das Veröffentlichen von Fotos auf sozialen Medien verdächtige Plünderer zu identifizieren. Name and Shame heißt die Praxis des virtuellen Prangers hier. Aber man hat schon während der Aufstände, sagt die Polizei offiziell, viele Falschmeldungen korrigieren können, bevor sie eine Lawine ins Rollen gebracht hätten. Der Twitter-Account der Greater Manchester Police, den findet man im Netz unter @gmpolice zusammengeschrieben. So muss man wissen, der hat 100.000 Follower. Und ja, der Webmanager der Manchester Polizei sagte dann auch einem Kollegen von mir, einfacher als uns das je vorher möglich war, können wir heute Gerüchte aus der Welt schaffen und verunsicherten Leuten ein Bild von der wirklichen Lage geben. Also die Polizei sieht das nicht als Verschwendung von Ressourcen. Nun ja, das überrascht nicht wirklich, weil wir ja wissen, dass die Polizei auch in einigen anderen Punkten durchaus anderer Meinung ist als Herr Cameron. Aber was macht denn die Polizei nun, wenn sie Verdächtiges in den sozialen Netzwerken beobachtet? Ja, das fand ich ganz spannend. Also man hat dann konkret gesagt, wie man vorgeht, also Aufrufe zu kriminellem Handeln auf Facebook gesagt, sie treten mir nicht gleich die Tür ein und machen eine Haussuchung. Aber die Person wird dann tatsächlich aufgesucht, um mit ihr oder es sind ja meistens sehr junge Teenager, den Eltern zu reden. Und diesen offiziellen polizeilichen Ratschlag, wie es heißt, weil sie online etwas gepostet haben, bekamen im Zuge der Unruhe 8 Leute. Und am Sonntag gab es nochmal die Meldung, dass in North Yorkshire 6 Männer verhaftet worden waren, kurz weil sie auf sozialen Medien verdächtige Kommentare gepostet hatten. Also das hat Konsequenzen. Nun hat sich die Lage im echten Leben ein wenig beruhigt? Sieht das in den sozialen Medien genauso aus? Naja, nicht ganz. Also zuletzt übers Wochenende formierte sich dort noch die Wut über die Plünderer. Und da ist eine drastische E-Petition, also eine elektronische Petition, die da die Runde macht. Die Idee ist, verurteilten Plünderern das Recht auf staatliche Unterstützung wegzunehmen. Und die hatte im 0,100.000 Unterschriften beisammen und kann dann im Parlament diskutiert werden. Das ist eine Grenze 100.000, ab der sowas in Erwägung gezogen wird. Und wir werden diese Woche sehen, ob das Erfolg hat oder hoffentlich doch eine Wütung wütende Kurzschlussreaktion bleibt. Im Netz gehen die Dinge manchmal einfach vielleicht auch zu einfach mit den elektronischen Petitionen. Heute spricht Cameron dann über die gesellschaftlichen Hintergründe der Krawalle und da kochen die Meinungen auf Twitter unter Garantie auch wieder hoch. Wenn ich dich da abschließend nochmal nach deiner persönlichen Meinung befragen dürfte, da du ja nun seit einigen Jahren in Großbritannien lebst, hast du das Gefühl, dass die Vorstellungen von Herrn Cameron sich auch in die Realität umsetzen lassen werden in Zukunft? Naja, also man ist hier gerade dabei, aus der Big Society, die man vorher beschworen hat, eine Broken Society zu machen, die man jetzt beschwert. Es muss auf jeden Fall was geschehen, dass Camerons etwas drastisches Vorgehen auf Gegenreaktion stoßen wird, finde ich persönlich eher gut. Der britische Premier Cameron erwägt ein Abschalten von sozialen Netzwerken, um Verabredungen zu Krawallen zu erschweren. Vielen Dank an Mercedes Bunz aus London. Mehr zum Thema bei uns im Internet, die radiowissen.de.